Weiter fertigte er einen kupfernen Altar an, 20 Ellen lang, 20 Ellen breit und 10 Ellen hoch. Und er fertigte das Meer, aus Erz gegossen, von einem Rande bis zum anderen 10 Ellen weit, ringsum rund und 5 Ellen hoch, und eine Schnur von 30 Ellen umspannte dasselbe ringsum. Unterhalb aber war es ganz ringsum von Rindergestalten, je 10 auf die Elle, umgeben, die umgaben das Meer ringsum, zwei Reihen von Rindern, die gleich bei seinem Gusse mitgegossen waren. Es stand auf 12 Rindern, 3 waren gegen Norden gewendet, 3 gegen Westen, 3 gegen Süden und 3 gegen Osten. Das Meer aber ruhte oben auf ihnen, und alle ihre Hinterteile waren nach innen gewendet. Und seine Dicke betrug eine Handbreite, und sein Rand war wie der Rand eines Bechers gestaltet, nach Art einer Lilienblüte, es fasste 3000 Bath. Weiter fertigte er 10 Becken, 5 davon stellte er rechts und 5 links auf, damit man darin wüsche, man spülte darin ab, was zum Brandopfer gehört, das Meer aber, damit sich die Priester darin wüschen. Sodann fertigte er die goldenen Leuchter, 10 an der Zahl, gemäß der für sie geltenden Vorschrift, und stellte sie in den Hauptraum, 5 zur rechten und 5 zur linken. Weiter fertigte er 10 Tische und stellte sie in den Hauptraum, 5 zur rechten und 5 zur linken, auch fertigte er 100 goldene Sprengschalen. Sodann machte er den Vorhof der Priester und den großen Hof und Türen zu dem Hof, die zugehörigen Türflügel überzog er mit Erz. Das Meer aber stellte er auf der Südseite des Tempels auf, nach Osten zu, gegenüber dem Süden. Und Huram fertigte die Töpfe, Schaufeln und Sprengschalen, und so vollendete Huram die Arbeiten, die er dem Könige Salomo am Tempel Gottes gefertigt hatte, 2 Säulen und die beiden Kugeln der Knäufe oben auf den Säulen und die beiden Gitter, um die beiden Kugeln der Knäufe oben auf den Säulen zu bedecken, und die 400 Granatäpfel für die beiden Gitter, 2 Reihen Granatäpfel für jedes Gitter, ferner die 10 Gestühle und die 10 Becken auf den Gestühlen und das eine Meer und die 12 Rinder darunter. Und die Töpfe, Schaufeln, Gabeln und alle zugehörigen Geräte fertigte Huram Abi dem Könige Salomo für den Tempel Jahwes aus poliertem Erz. In der Jordansau ließ sie der König gießen, in Formen von Tonerde, zwischen Sukkot und Zereda. Und Salomo ließ alle diese Geräte in sehr großer Anzahl fertigen, denn das Gewicht des Erzes wurde nicht festgestellt. Und Salomo fertigte alle die Geräte, die sich im Tempel Gottes befanden, den goldenen Altar, die Tische mit den Schaubroten darauf, die Leuchter samt den zugehörigen Lampen, damit sie vorschriftsmäßig vor dem Hinterraum angezündet würden, aus feinem Gold, und die Büten, Lampen und Lichtscheren aus Gold, und zwar aus lauterstem Gold, und die Messer, Sprengschalen, Schüsseln und Pfannen aus feinem Gold. Und was die Türen des Tempels betrifft, so waren ihre inneren Flügel, die zum Allerheiligsten führten, und die Türflügel des Gebäudes, die zum Hauptraume führten, von Gold.